Es ist 10 Uhr. Antenne Münster. Die Nachrichten. Mit Marc Weiß. Schönen guten Morgen. Druck auf BAMF-Chefin Kort wird größer. Gefährliche Qualle vor Mallorca entdeckt und das Wetter Wolken und Sonne bis 25 Grad. In der Asylaffäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge liegt mittlerweile eine Anzeige gegen BAMF-Chefin Kort vor. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth prüft, ob sie Ermittlungen aufnimmt. Niedersachsens Innenminister Pistorius fordert eine schnelle Aufklärung und kann sich vieles nicht erklären. Er habe schon im Sommer 2016 von Unregelmäßigkeiten in der Bremer BAMF-Außenstelle erfahren und das Bundesamt informiert, sagte Pistorius im Deutschlandfunk. Passiert ist aber offenbar nichts. Infos von Dirk Zeitler. Im Zentrum der Affäre steht die Außenstelle Bremen. Dort sollen zwischen 2013 und 2016 Mitarbeiter mindestens rund 1200 Menschen ohne ausreichende rechtliche Grundlage Asyl gewährt haben. Wie das passieren konnte, Pistorius spricht von Kommunikationsproblemen, sowohl beim BAMF, aber auch im Bundesinnenministerium. Der ehemalige Leiter des Flüchtlingsbundesamtes Weise führt die Unregelmäßigkeiten in der Bremer BAMF-Außenstelle auch auf eine chaotische Organisation zurück. So habe es zum Beispiel keine funktionierende IT gegeben, sagte Weise den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Kanzlerin Merkel fliegt am Nachmittag nach China. Dort trifft sie sich zunächst mit Ministerpräsident Li. Ein großes Thema der Gespräche wird die Handelspolitik sein. Das ist aus Regierungskreisen durchgesickert. Demnach will sich die Kanzlerin für mehr Marktöffnung und bessere Bedingungen für deutsche Unternehmen in China einsetzen. Auch um den US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran und um die Situation in Nordkorea dürfte es gehen. Auf Mallorca herrscht kurz vor der Sommersaison Quallenalarm. Vor der Küste von Palma sei in der Nähe eines beliebten Strandes ein totes Exemplar der äußerst giftigen Quallenart portugiesische Galeere gefunden worden, twittert der Notdienst der Balearen. Das muss noch nichts heißen, denn die Qualle kann auch von weit her angespült worden sein. Trotzdem die Frage an Dirk Steinmetz, was ist das für eine Quallenart und wie gefährlich ist sie? Also die portugiesische Galeere ist eine bläulich schimmernde Quallenart. Die hat sehr lange Tentakel, die können je nach Art bis zu 50 Meter lang werden. Und das ist das Gefährliche. An den Tentakeln finden sich nämlich zigtausende Nesselzellen und in denen sitzt das Gift. Wenn man drankommt, dann verbrennt man sich regelrecht. Das Gift kann Fische töten, Menschen im Normalfall nicht. Für Allergiker oder geschwächte Menschen kann es aber schon bedrohlich werden. Infos von Dirk Steinmetz. Vielen Dank. Die Stiftung Warentest hat alkoholfreie Biere getestet und die Ergebnisse sind nicht nur gut. In 18 von 20 Sorten fanden die Tester Rückstände des Unkrautvernichters Glyphosat. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass Glyphosat krebserregend ist. Die gute Nachricht ist, dass fast die Hälfte aller getesteten Biere trotzdem insgesamt die Note gut bekommen hat. Einen Tipp der Tester gibt es auch, wer auf seine Figur achten möchte, der sollte unbedingt auf die Kalorienangabe auf der Flasche achten, heißt es. Denn hier gäbe es unter den alkoholfreien Bieren teilweise extreme Unterschiede. Und das waren die Nachrichten mit Marc Weiß. Das Wetter. Die Aussichten von und mit Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Bitteschön. Vielen Dank. Erstmal ist es bewölkt heute. Schauer und Gewitter sind aber selten. Im Laufe des Tages kämpft sich die Sonne durch und 20 bis 25 Grad sind drin. Morgen gibt's wieder etwas Sonne, aber auch eine steigende Gewittergefahr. NRW Verkehr. Hier dauert es laut ADAC mindestens 10 Minuten länger. A1 Münster-Dortmund zwischen Hamberg-Kamen und Kamener Kreuz 3 Kilometer plus 11 Minuten. A2 Hannover-Dortmund zwischen Böhlen und Kamener Kreuz 3 Kilometer 10 Minuten Zeitverlust. A43 Wuppertal-Recklinghausen zwischen Kreuz-Bochum und Kreuz-Herne 5 Kilometer macht 15 Minuten mehr. A44 Kassel-Dortmund zwischen Kreuz-Werl und Kreuz-Dortmund-Unna 5 Kilometer plus 12 Minuten. Und A61 Mönchengladbach-Koblenz zwischen Miel und Rheinbach 3 Kilometer. Hier verliert man 15 Minuten. Antenne Münster am Vormittag. Hallo, Kevin Zimmer und Katharina Theuli hier. Es ist so ein bisschen wie Klassenfahrt. Heute beziehen die 27 Nominierten zur Fußballnationalmannschaft ihre Betten. In dem Hotel sind die Betten bereits bezogen. Ach so. Die haben 5 Sterne. Ich gehe jetzt von gemachten Betten aus. Es geht ins Trainingslager nach Südtirol. Ja, 5 Sterne, 7 Fußballplätze, glaube ich. Feinster Rasen, vermutlich mit der Nagelschere nachgeschnitten. Aber, und da bin ich Journalist. Da ist der Journalist. Das Trainingslager der Deutschen ist vielleicht doch nicht so schick, wie alle glauben. Wir haben danach geforscht. Wie es ist, das hört ihr gleich bei uns. Es ist schon spannend, oder? Ja. Es ist schon spannend, ja. Change. been waiting for a lifetime for you. Been praying for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. Hold the night for love till I found you. Skin to skin, breathe me in. Feel your kiss on your lips. I'm made of ecstasy. I'll be yours for a thousand lives. I'm freezing, but I'm finding your kiss. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. And I'm feeling your love and you're swimming in my veins. You've got for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Antenne Münster, der beste Mix. hard to look right at you, baby. But here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me. But here's my number, so call me maybe. Before you came into my life, I missed you so bad. I missed you so bad. I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad. And you should know that. So call me maybe. Da würde ich mir ja auch Sport antun. Yogis Jungs sind ab heute in Südtirol im WM-Trainingslager. Supergeiles 5-Sterne-Hotel, umgeben von Weinbergen, 25 Meter langer Pool mit weißem Sandstrand, Wellnessbereich, mega schicke Zimmer, bestimmt auch voll leckeres Essen. Naja, so geil ist es jetzt auch nicht. Hä? Da gibt's unter anderem eine Suite, 100 Quadratmeter, mit privatem Poolzugang für knapp 500 Euro. Das wird schon geil sein. Das klingt nach Luxus, ne? Aber ja. Ich weiß jetzt wirklich nicht, muss ich sagen, ob sich Yogi Löw mal die Internetbewertung durchgelesen hat. Ich habe das gemacht. Das macht man doch normalerweise, bevor man in so ein Hotel fährt, weißt du? Da steht 99% Zufriedenheit. Und da frage ich mich wirklich, was ist da schiefgelaufen? Ich meine, warum nicht 100%? Das sind die normalen Motzköpfe, die es immer gibt. Roger, heißt der Roger oder Roger oder Roger? Roger, ich weiß es nicht. Der hat zumindest geschrieben, die Armaturen im Bad zeigen Kalk- und Oxidationsrückstände. So. Was ist Roger, Roger, Chemiker oder was? Was haben wir noch? Peter sagt, das Haus ist total verschachtelt und Brigitte findet die 9 kleinen Speisesäle in dem Hotel. Die sind wie ein Gefängnis. Ja, klar. Ja, das hat ja auch Vorteile. Früher sind so Fußballspieler heimlich in die Stadt gezogen und haben gefeiert. Oder wann so. War das in 70ern? Oder? Ja, und es geht noch weiter. Zitat Petra. Leider dürfen in der Sauna ab 18.30 Uhr Einheimische, was in einem solchen Hotel nicht angebracht ist, schreibt sie. Peter schreibt, der Höhepunkt waren die Liegen im Gartenbereich. Sie waren voll von Vogelkot. Nein! Doch. Und die Fernbedienung lässt nur 10 Programme zu. Wer soll denn mal was anderes machen, außer Fernsehen gucken? Ja, genau. Hauptsache RTL ist drauf. Und Stuggi bewertet, ab Mitte September sind da überwiegend Senioren Ü70. Ja, und? Aber komm, bitte, es gibt doch immer diese Mopper-Gäste. Ja, es geht aber noch schlimmer. Einer bewertet den Bums, so muss man es ja mittlerweile sagen, wirklich schlecht, weil, Achtung. Ich bin gespannt. Die Wasserrutsche ist zu kurz. Heute beginnt das Trainingslager der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir haben uns mal die Hotelbewertung dieses Luxus-Ressorts, dieser Absteiger in Südtirol angeguckt. Hätte das Jogi Löw vorher mal gemacht, ja? Eine kurze Wasserrutsche, geht's noch? Das ist ja lebensgefährlich, diese Wasserrutsche endet dann, wo endet die? Bis zum Pool reicht's nicht, oder was? Ich weiß nicht. Landest du auf dem Beton, Mensch. I really need you, I really need your love right now, I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more? Just a little, just a little. Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. Will you love me more? Just a little. So tell me now, when every star falls from the sky. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Sorry, sorry I dragged you into this. I overthink, that's all it is. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay.

bitter süß. Du saugst mich aus wie ein Vampir. Ich bin verhext. Komm einfach nicht mehr los von dir. Also wir bauen unseren Kunden Tische, die noch in 100 Jahren genau so dastehen. Profis tun, was sie am besten können. Wir können Versicherungen für Profis mit fairer Beratung und individuellem Schutz für ihr Unternehmen. Jetzt in allen Provinzial Geschäftsstellen und Sparkassen. Provinzial. Immer da, immer nah. Wir haben dein Love Radio. Dein Lounge Radio. Oder Deutschpop Radio. Dein Radio. Die Webradios von Antenne Münster. Noch mehr davon gibt's im Netz. Ausgezeichnet als fairster Firmenversicherer. Mehr unter provinzial-firmenkunden.de. Provinzial. Immer da, immer nah. I'll see y'all too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. I go on too many dates. But I can't. Shake it off, I shake it off, I shake it off. fine with fire, just to get close to you. We burn something today, and I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Es ist 10.30 Uhr. Antenne Münster, die Nachrichten. Mit Matthias Kamps, guten Tag. Anzeige gegen BAMF-Chefin liegt vor. Die Erdbeersaison läuft bei uns. Und das Wetter, mehr Wolken als Sonne, aber warm heute bis 25 Grad. Die Asylaffäre beim Bundesamt für Migration, kurz BAMF, spitzt sich weiter zu. Mittlerweile liegt eine Anzeige gegen die Chefin Jutta Kort vor. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird aber keine Ermittlungen aufnehmen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius fordert eine zügige Aufklärung. Antenne Münster-Reporter Dirk Zeitler berichtet. Im Zentrum der Affäre steht die Außenstelle Bremen. Dort sollen zwischen 2013 und 2016 Mitarbeiter mindestens rund 1200 Menschen ohne ausreichende rechtliche Grundlage Asyl gewährt haben. Der ehemalige Leiter des Flüchtlingsbundesamtes Weise führt die Unregelmäßigkeiten in der Bremer BAMF-Außenstelle auch auf eine chaotische Organisation zurück. So habe es zum Beispiel keine funktionierende IT gegeben, sagte Weise den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Weil die Luft in Hamburg zu schlecht ist, soll es morgen in einer Woche die ersten Dieselfahrverbote in Deutschland geben. Das hat die Hamburger Umweltbehörde angekündigt. Die Behörde plant, 2 Straßenabschnitte für ältere Dieselautos und Lastwagen zu sperren. Vor einem Jahr bei den Skulpturprojekten stand die Feuerstelle aus Beton schon auf der Hafen-Südseite und sie wird weiter am Stadthafen stehen bleiben können. Der amerikanische Künstler Oscar Tuason hat sein zylinderförmiges Objekt der Stadt geschenkt. Es diente schon während der Skulpturenausstellung als öffentliche Feuerstelle, Grill, Aufwärmplatz und auch als Auswichtstürmchen. Weil die Stadt das Kunstwerk saniert hat, ist die Sicherheit für Jahre garantiert. Etwas später als sonst läuft bei uns jetzt auch die Erdbeersaison. Die Erzeuger erwarten sehr gute Erträge, weil die Erdbeeren durch das Wetter gerade sehr gut gedeihen. Im Schnitt kommen in Münster rund 400 Tonnen Erdbeeren pro Jahr zusammen. In diesem Jahr wollen die Obstbauer intensiver mit den Imkern zusammenarbeiten. Werden Erdbeerblüten nämlich von Bienen bestäubt statt vom Wind, werden sie runder und schöner, heißt es von der Landwirtschaftskammer NRW. Und das waren die Nachrichten, jederzeit auch online als Podcast auf antennemünster.de. Gastantenne Münster Wetter ist heute nochmal wechselhaft mit vielen Wolken, aber später recht warm mit bis zu 25 Grad. Auch morgen schieben sich dicke Wolken vor die Sonne. Bei 25 Grad erneut kann es aber schauer und teils gewittern. Im Moment sind 19 Grad an der Schleuse und im Schlossgarten.

Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme a la radio que está mi canción. Der Mittwoch mit Kevin Zimmer und Katharina Theule. Alle freuen sich auf den Sommer. Ist ja bald soweit. Wir freuen uns auf den Herbst. Denn im Herbst sind wir wieder unterwegs mit den besten Comedians Deutschlands. Nee, stopp. Wir haben auch einen Amerikaner dabei. Das muss gesagt sein, ja? John Doyle, der ist Amerikaner und sogar lustiger als der Comedian im Weißen Haus. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, checkt die Tourdaten und Ticketinfos bei uns auf der Homepage. antennemünster.de. John Doyle war übrigens schon mal mit beim Comedy Camp und erzählt da gerne über seinen Sohn. Live aus dem Comedy Camp. Heute John Doyle. Ich war in Bayern auf dem Land und ich habe ein bisschen zu viel Englisch gesprochen. Und einer hat mich angequatscht in der Pause und er sagte, why do we have to speak English? We live in Germany and in Germany people speak Turkish. And Leute, ich bin ein bisschen gestresst, ich habe ein Kind in der Pubertät, mein Sohn. Ein Kumpel hat mich einmal gefragt, würdest du für dein Kind eine Niere spenden? Und ich habe gesagt, ja klar, aber nicht meine. Weil er würde sagen, Alter, war die falsche. Der räumt nie sein Zimmer auf, der liegt im Zimmer, der liegt und chillt. Der chillt die ganze Zeit, der chillt. Ich dachte einmal, der wäre tot. Ich habe gesagt, lieber Pubertierende, lebst du? Der sagte, Alter, das nennt man Dauerchillen. Meine Frau hat Stress mit ihm gehabt letzte Woche. Sie ging in sein Zimmer rein und sie sagte, junger Mann, ich bin nicht deine Putzfrau. Ich bin nicht deine Putzfrau. Und er sagte, wieso, bist du entlassen worden? Und total Stress, Leute. Very stressful experience. Und dann hat er mich gequatscht. Alter, wieso hast du Mama entlassen? Und ich habe gesagt, ich habe sie nicht eingestellt. Und er sagte, Alter, Mama arbeitet schwarz bei uns? Und ich habe gesagt, ja, aber das nennen wir lieber Sozialstunden. Die Comedy Camp Tour 2018. Tickets und Termine auf unserer Homepage. antennemünster.de. We'll be right back. well up in every day. Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we tumble. I wanna live fast and never look back. That's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mama, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back. To. We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby. Ihr habt Karten für ein einziges Konzert und seht trotzdem ganz viele Stars auf der Bühne. Am 15. Juni gibt es so ein Konzert in Berlin. Ray Garvey wird da auftreten, Mark Forster, Leslie Clio, Judith Holofernes und Marc-Jan Gold von Alphaville. Das ist so ein bisschen Star-Happy Hour, ne? Ja! Bezahlst einmal, kriegst direkt ganz viele. Das sind nämlich alles die Stars aus der aktuellen Staffel Sing Mein Song, das Tauschkonzert, obwohl einer fehlt, ne? Ja. Jonne Strate von Revolver hält auch. Der schafft's nicht. Aber es ist auch einfach echt kompliziert, so viele Stars, die sind ja teilweise gerade selber auf Tour, zur gleichen Zeit an einen und denselben Ort zu bekommen. Einer ist jetzt nicht dabei, die anderen sind alle am Start. Also das wird sehr, sehr cool. Und ihr seid dabei. Wir schicken euch nach Berlin zum Sing Mein Song Konzert am 15. Juni. Hier werden heute noch Tickets rausgehen. Also bewerbt euch jetzt 01371 36 50 50, 14 Cent die Minute aus dem Festnetz, mobil deutlich teurer. Und dann seht ihr zum Beispiel den Mann, den wir jetzt spielen, live in Berlin auf der Bühne, Ray Garvey. Das Beste von heute, Is It Love? Kevin Zimmer und Katharina Theule hier. She said she doesn't wanna get a reputation. A sweet, sweet smile's not an open invitation. She wants respect for all the ladders she's climbed. She doesn't want to be classified. He's a shirt and tie who's afraid of commitment. A disc jockey with a good standard of living. He likes love, love, but won't pay the price. He cleans up well and he's also nice. Time stands still for no one, so get up off your knees. Stand still for no one, and no one's free. Is it love? Is it love? Are you just fooling around? Is it love? Is it love? You got your head in the ground. Crumbling down around you. Oh, is it love? Is it love? Are you just fooling around? Is enough? Is enough? You got your head in the ground. Look up, look up. Your world is crumbling down around you. Oh, she's done well for herself. Her check's grade A. She tried love once, but it just got in the way. Got the hired hands and the house on the hill. She swapped the social life for a sleeping pill. He's married now, but he still goes wild.